Thymian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer kostenfrei für euch 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Christian und der ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, hallo Christian. Hallo. Was geht's? Und zwar, genau heute vor 5 Tagen bin ich an eine Unfallstelle gekommen. Ich muss dazu sagen, ich bin vom Beruf Berufskraftfahrer. Ja. Und wie gesagt, ich bin an eine Unfallstelle angekommen. Und wie man es normalerweise macht, wenn man sowas sieht, sollte man halt anhalten. Ja, was hast du denn gesehen, als du ankamst? Ich sah, wie gesagt, insgesamt 3 Fahrzeuge. Ein unbeteiligtes und 2 beteiligte Fahrzeuge. Mhm. Ich sah als erstes halt, wie gesagt, nur an dem ledierten Fahrzeug, an dem Auto, halt eine Person rumlaufen. Mhm. Das war schon mal, was ich von aus der Entfernung sehen konnte. War das auf der Autobahn? Es war auf der Autobahn, richtig. Ja, okay. Bin dann geistesgegenwärtig, wie gesagt, angehalten, bin ausgestiegen, Warnweste an, wie sich das alles gehört. Bin dann daraufhin auf die rechte Fahrbahnseite gegangen, wo die Leitplanke ist, um halt selbst mich nicht in Gefahr zu bringen. Bin dann zu dem Fahrzeug gekommen und sah dann halt auf der Beifahrerseite eine Person noch sitzen. Ja. Konnte aber als erstes nur, wie gesagt, Beine, Füße und den Körper sehen. Mhm. Dieses Auto stand nicht auf dem Nebenstreifen, sondern auf der Fahrbahn. Er stand auf dem rechten Fahrbahnstreifen. Auf dem rechten. Stehe ich. Okay. Mhm. Wie gesagt, ich habe dann nur halt Körper und Arme und Beine und Füße gesehen. Mhm. Und, es war für mich halt, als wenn er ein bewusstloser Mensch war. Mhm. Und wie man das dann halt kennt, was man gelernt hat, soll man halt bewusstlose Personen ansprechen, und halt abwarten, ob irgendwelche Reaktionen da waren. Okay. In dem Augenblick gucke ich hoch und wo man eigentlich ein Gesicht vorfinden sollte, war keins mehr vorhanden. Also sprich, man sah keine Augen mehr, keine Nase, keinen Mund mehr, nichts. Weil diese Person so verletzt war. Ja, die Person war so schwer verletzt, um das mal kurz zu erläutern, der hatte einen Teil vom Auto von der A-Säule im Gesicht. Hm. Das konntest du warst ja nun hinter der Leitplanke, so habe ich das verstanden. Nee, ich war an der Leitplanke. An der Leitplanke. Ich bin an der Leitplanke hergegangen, damit ich mich selber nicht in Gefahr bringe. Dennoch zunächst die Frage, warum bist du ausgestiegen? Warum hast du nicht sofort aus deinem Führerhaus heraus die Polizei und den Krankenwagen angerufen? Weil ich schon davon ausgegangen bin, dass die Polizei und die Rettungskräfte benachrichtigt worden sind. Mhm. Und Was führte zu dieser Annahme? Weil schon Fahrzeuge vorhanden waren. Mhm. Die auch schon da standen und guckten. Richtig. Okay. So, jetzt hast du dieses schreckliche Bild gesehen. Ja. Heißt das, dass dieser Mensch tot war in dem Auto? Ja. Ja. Ja. Definitiv. Was ist dann weiter passiert? Ich habe nicht mehr reagiert, ich habe einfach nur noch funktioniert. Mhm. Bin dann zum geistesgegenwärtig zu dem Fahrer hin, habe den erstmal sofort von der zweiten Spur, auf die er sich zu dem Zeitpunkt befand, runtergeholt, sofort zur Seite genommen. Mhm. Und er sagte mir dann auch nochmal, mein Arbeitskollege, mein Freund, der ist tot. Und stand auch unter Schock natürlich. Richtig. Mhm. Und hab halt ja, ich habe versucht, diesen jungen Mann zu beruhigen, so gut wie es geht, und halt auf ihn einzureden, so gut es mir möglich war. Habe auch nachgefragt, ob er Verletzungen hat. Er sagte, er hätte leichte Verletzungen an der Hand gehabt. Ja. Aber nun waren ja noch, es waren ja nur noch andere Autos beteiligt. Gab es da auch Verletzte? Nein, da nicht. Nein. Das heißt, du konntest eigentlich gar nicht so viel tun, oder ihr, die ihr vor Ort wart, konntet gar nicht so viel mehr machen. Nein, ich selber konnte, gut, ich konnte, das Einzige, was ich machen konnte, war, wie gesagt, dem Fahrer so lang zur Seite stehen, bis halt der Rettungswagen eingetroffen ist. Du bist 31 Jahre alt, wie lange fährst du schon LKW? Jetzt, also bei der Firma fast 2 Jahre jetzt. Ich meine nicht bei der Firma, sondern so generell. Wie lange fährst du LKW? Insgesamt, grob geschätzt, würde ich jetzt sagen, 5 bis 6 Jahre. Hast du schon sonst oder früher mal sehr schwere Unfälle gesehen? Nein. Das heißt, das war zum ersten Mal so richtig etwas Schlimmes, was du gesehen hast. Richtig. Fünf Tage? Wie gesagt, ja. 5 Tage ist das jetzt her. Ich könnte mir vorstellen, dass man dieses Bild, oder dass du dieses Bild von dem Mann ohne Gesicht, dass du das nicht loskriegst. Genau das ist mein Problem. Genau das, und das Problem ist einfach, ich wusste jetzt auch nicht in erster Linie, wie ich mich verhalten sollte, weil ich erstmal selber geschockt war. Und ich sag mal so, ich habe zum Glück von meiner Frau sagte her, die sofort verständnisvoll, als ich zu Hause ankam, die sich dann halt um mich gekümmert hat. Wie war das denn überhaupt dann danach? Dann bist du irgendwann wieder in deinen LKW gestiegen und bist weitergefahren. Richtig, ich musste ja noch nach Hause. Du musstest nach Hause, genau. Stelle ich mir auch sehr schwer vor, nach so einem Schockmoment dann mit so einem Geschoss weiterzufahren und konzentriert zu sein. Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte zum Glück... Ehrlich gesagt, wie es der Zufall so wollte, ich hatte vorher meinen zukünftigen Schwager gefragt, ob er nicht Lust hätte, mit mir mitzufahren. Weil ich ja noch am selben Abend nach Hause komme. Und er hat dann gesagt, ja, gerne, würde er gerne mal sich angucken, alles. Ach so, du warst gar nicht alleine? Nein, ich war zum Glück nicht alleine. Das war der Vorteil an dieser ganzen Sache gewesen. Gut, dann verging eine Nacht und dann... realisiert man das ja erstmal nach ein paar Stunden, was da passiert ist. Und am anderen Morgen musstest du aber dann wieder arbeiten? Nein, Gott sei Dank nicht. Nicht? Na gut, aber dann ein paar Tage später. Richtig. Also es ist im Prinzip heute der erste Tag wieder gewesen, wo ich an dieser Unfallstelle dran vorbeigefahren bin, weil ich genau diese Strecke tagtäglich fahre eigentlich. Musstest du am nächsten Tag aus Zufall nicht arbeiten oder hat dein Arbeitgeber gesagt, okay, bleib mal zu Hause? Nee, ich hatte frei. Zufällig? Zufällig, richtig. Ah ja, okay. Wie war das heute jetzt, da vorbeizukommen? Nicht einfach. Aber ich glaube, es ist genau richtig, dass es so kommt, dass du da vorbeifährst. Richtig. Denn es bringt ja nichts, dass du das umfährst und... Nein. Je öfter du das tust, desto mehr kommst du wieder in die Normalität zurück. Richtig, denke ich auch. Nur ich weiß jetzt nicht, ich kann nicht sagen, ob das beabsichtigt war oder nicht. Wie gesagt, in der Familienseite von meiner Frau ist auch ein LKW-Fahrer, mit dem ich mich auch dann halt in Verbindung gesetzt habe, weil der gewisse Vorerfahrung hat, an den ich mich etwas wenden konnte. Und der hatte auch gesagt, ich müsste im Prinzip selber entscheiden, ob ich jetzt drumherum fahre, wobei ich aber dann... selber gesagt habe, so wie du jetzt gerade schon erwähnt hast, dass es vielleicht für einen besser ist, die direkte Konfrontation nochmal zu suchen, damit wie so eine Art Eigentherapie eigentlich. Finde ich. Ich finde auch gut, dass man dann relativ schnell wieder Auto fährt und sich dann auch der Situation aussetzt, da vorbeizufahren. Aber Christian, das ist natürlich völlig verständlich, dass sich so ein Bild einbrennt. Ja. Ich möchte dich gern auch nochmal an meine Psychologin geben. Vielleicht hat die noch den einen oder anderen Trick für dich parat, wie du gerade jetzt in der nächsten Zeit besser noch damit umgehen kannst. Das wäre sehr, sehr hilfreich, weil, wie gesagt, ich mag meinen Beruf. Ich übe ihn gerne aus, weil ich auch mit vielen Menschen in Kontakt komme. Und den möchte ich eigentlich nicht missen. Ja. Nur aus diesem einen Grund. Weißt du, was mich sehr wundert? Du fährst doch dann schon eine ganze Weile, wie du gerade gesagt hast. Ja. Es passieren jeden Tag so schlimme Unfälle auf den Autobahnen, dass du noch nie einen schweren Unfall gesehen hast. Das wundert mich. Wie soll ich das sagen? Nee, es ist richtig, reiner Zufall. Also Zufall. Ich war im Prinzip zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Mhm. Weißt du übrigens, warum dieser Unfall passiert ist? Ich hatte die Gelegenheit, noch kurz mit dem Fahrer zu sprechen und der sagte mir schlicht und weg, er hätte Sekundenschlaf gehabt. Ach du, großer Gott. Ach du großer Gott. Und der muss dann mit der Schuld leben, dass sein Freund oder sein Arbeitskollege jetzt gestorben ist. Richtig. Das ist ja hochdramatisch. Das ist hochdramatisch. Ja. Lieber Christian, du legst bitte auf die Alexandra, unsere Psychologin heute, die ruft dich gleich an. Ist vielleicht jetzt nicht gerade der passende Punkt, Domian, aber könntest du mir noch dann Autogramm schicken? Natürlich, dann sagst du gleich der Alexandra deine Anschrift, dann mache ich das sehr gerne. Ja, recht herzlichen Dank, Domian. Sehr gerne und allzeit gute Fahrt und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, zwischendurch mal der Hinweis, morgen sind wir auch da. Im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. In einigen Programmzeitschriften steht, dass die Sendung morgen nicht stattfindet, aber sie findet statt. Hier ist Claudia. Claudia ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Claudia. Hallo, guten Morgen. Hallo, Claudia. Um was geht's bei dir? Eigentlich schäme ich mich fast ein bisschen dafür, ja. Es geht darum, dass mich das alles so sehr aufwühlt, momentan mit der Tutsche. Und heute Abend habe ich auch Markus Lanz geguckt. Da ging es auch um einen Jungen, deren Schwester war da, der 2008 zusammengeschlagen wurde. Mhm. Und mein Sohn wurde auch zusammengeschlagen. Warum schämst du dich für dieses Thema? Meinem Sohn geht es heute wieder gut. Ach so, meinst du das? Mhm. Ja, also im Prinzip müsste ich ja glücklich sein. Aber ich merke gerade, dass mich das alles unheimlich aufwühlt. Mhm. Was ist denn genau damals bei deinem Sohn passiert und wie alt war dein Sohn zu dem Zeitpunkt? Mein Sohn war 23. Ach, schon 23? Ja, und er war auf einem Fest. Wir hatten hier Vatertag. Ja. Und er war auf einem Fest. Das Fest war abends vorbei. Die hatten auch was getrunken. Und neben ist so ein Weg und er ist so, er kennt so das halbe Dorf und ist dann überall nochmal vorbei, ei Gute und wie geht's und so. Und ist dann einer in eine Gruppe gekommen, die er nicht kannte, aus 5 Leuten. Und die fanden das irgendwie nicht so lustig und haben gleich zurückgeböllert. Das habe ich so erzählt gekriegt. Mhm. Ne? Ich war ja nicht dabei und einer hat ihm dann seine Zigarettenkippe an die Jacke geschnipst und er ist ein Stück nach vorne und hat gesagt, ey, pass mal acht. Und hat so auch eine Bierflasche in der Hand. Der Junge hat später vor Gericht gesagt, er hätte sich bedroht gefühlt. Moment, wer hat jetzt die Bierflasche in der Hand? Mein Sohn hatte eine. Dein Sohn, okay. Ja. Und der Sohn hat auch die Zigarettenkippe dem anderen ans Revier. Nee, der andere hat meinen Sohn. Ah, ich verstehe. Und daraufhin ist mein Sohn einen Schritt auf ihn zugegangen und hat gesagt, ey, pass mal acht, ne? Mhm. Und also er ist jetzt nicht wirklich, der wird sich lieber selber eine aufregen lassen, bevor er selber jemandem aufregt. Mhm. Ne? Und dann hat derjenige, der war Kickboxer, einen Tritt, eingezielter Tritt in den Kopf weggetreten und mein Sohn ist auf den Boden geknallt und die haben ihn liegen lassen. Haben die anderen noch eingeschlagen auf deinen Sohn? Nee, wahrscheinlich, es war nur ein Tritt. Es war ein Tritt? Ein Tritt und dann lag er da. Und wie verletzt war er? Er hatte Hirnbluten. Also ja, das ist ja auch schon erheblich. Ja, er ist, es müssen wohl Leute gesehen haben. Einige haben ihn wohl auch liegen lassen, weil sie gedacht haben, da liegt ein Betrunkener. Mhm. Und irgendjemand muss es seinen Freunden erzählt haben, denn die haben ihn dann später gefunden und haben einen Krankenwagen angerufen. Und ich habe dann morgens um 3:30 einen Anruf aus dem Krankenhaus gekriegt, dass er dort eingeliefert wurde und dass sie einen CT gemacht haben, Hirnbluten festgestellt haben und dass sie in einem Rettungswagen in die Uniklinik verlegen, auf die Intensivstation, ich soll da bitte hinfahren. Oh, das klingt ja schon dramatisch. Ja, das war auch ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe dann meinen ältesten Sohn geweckt, der hat mich dann abgeholt und wir sind dann in die Uniklinik gefahren. Mhm. Allein dieser Weg dahin, man weiß ja nicht, wie man sein Kind vorfindet. Mhm. Ne? Wie hast du ihn dann vorgefunden? Ach, ja, er lag am Tropf und er wurde nicht beatmet, er lag am Tropf, aber er war auch nicht ansprechbar. Mhm. Er hat eigentlich geschlafen, ne? Er hat einen Verband am Ohr gehabt, weil er noch am Ohr geblutet hat. Wie hat man diese Gehirnblutung zum Stillstand gebracht? Die hat von selber aufgehört. Naja, also es gab keine Operation oder dergleichen. Er hat, die haben dann, er war ziemlich lange, fast 4 Wochen auf Intensivstation. Wie lange war er bewusstlos oder im Koma? Das war, nach 2 Tagen war er wieder ansprechbar. Mhm. Aber er konnte dann auch nicht mehr, erstmal konnte er gar nicht sprechen. Mhm. Und dann konnte er nicht richtig sprechen. Also da hat die Schwellung im Gehirn hat auf irgendwas, auf irgendwelche Sprachnerven gedrückt. Er hat immer Wörter verwechselt. Ne? Mhm. Also er hat mir zum Beispiel einmal gesagt, es war ja Sommer. Und da habe ich ihn besucht. Und er sagte, er macht hätte nicht schlafen können, es wäre so heiß gewesen und der Pfleger wäre gekommen und hätte ihm Fußpilz gegeben, das hätte aber auch nichts genützt. Ne? Und, also die Begriffe durcheinander genau, gebracht. Genau, das hat er dann gemacht. Ne? Wie lange, ich hoffe mal, dass er wieder heute ist. Er ist heute wieder ganz gesund. Es ging dann wirklich, es war wie lange hat ganz, das gedauert? Ganz, ganz schlimme Zeit. Ich bin dann einfach bin ich gekommen, da hat die Schwester mir erzählt, er hätte versucht, Stuhlgang in den Trinkbecher zu machen. Und also dann komme ich einen Tag und sagt der Arzt, wir müssen jetzt mal über eine gesetzliche Betreuung nachdenken. Ich habe gesagt, ich kann doch mein Kind nicht entmündigen lassen. Ja? Also es war eine wackelige Zeit, wo man nicht wusste, wo es hingeht. Ja, ganz genau. Es war wirklich, aber dann irgendwann ging die Schwellung weg und dann konnte er dann auch wieder richtig sprechen. Wie lange hat das gedauert, bis er wieder einigermaßen auf den Beinen war? Ein halbes Jahr vielleicht, doch, mit Reha und allem. So lange. Ja. Ist er denn heute wieder genau so, wie er vorher war? Also sein Wesen hat sich verändert. Das Wesen hat sich verändert? Also ich finde, er ist dadurch unheimlich erwachsen geworden. Mhm. Also so. Er hat sich schon, er ist disziplinierter geworden, er ist vernünftiger geworden. Hat er eine besondere Angst, rauszugehen? Nee, überhaupt nicht. Ja, das ist ja schon mal gut. Das hat er nicht. Also was mich halt so, also erstmal möchte ich grundsätzlich noch sagen, ein Lob an die Polizei, die haben nicht aufgegeben. Mhm. Das war sehr schwierig, das war eine Gruppe von 5 Leuten und alle haben geschwiegen. Das heißt, die haben aber die 5 Leute gefunden. Ja, und es hat ein halbes Jahr gedauert und dann haben sie aber auch den Täter gehabt. Ne? Mhm. Was ist und aus dem ein Täter? Großes Lob an den Weißen Ring, der mich sehr unterstützt hat, muss ich sagen. Ja. Die haben mir dann auch gleich so Anträge, falls er Rente kriegen muss, was man ja alles gar nicht weiß. Mhm. Ne? Das haben die sich um alles gekümmert. Der Täter kam dann vor Gericht. Genau, Zu was ist er verurteilt worden? Ja, das ist, was mich unheimlich erschüttert. Und da muss ich immer, ich sehe immer das Gesicht meines Sohnes vor mir, als er das Urteil gehört hat. Der Täter hat 100 Arbeitsstunden gekriegt. Das ist ja ein Witz. Der hat ja fast deinen Sohn umgebracht. Genau. Und kriegt 100 Arbeitsstunden. Ja, das macht mich so fertig. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht und deswegen sage ich, schäme mich auch eigentlich. Ich meine, ich sollte dankbar sein, dass mein Sohn wieder gesund ist. Bin wirklich allen dankbar. Ja. Aber wir hören ja immer und immer wieder diese Vorkommnisse, dass die Täter, wenn die so extrem schlimme Sachen gemacht haben, wir wollen mal alle gespannt sein, was der Täter von Tutsi bekommt. Das ist so und abgelaufen. Ich habe jetzt schon die Sorge, dass auch das wieder irgend so ein... Ja. Und wenn ich überlege, der war genauso alt, ne? Der hat der Prozess fing an, das war eine Sache von 20 Minuten. Mhm. Der Prozess fing an, es wurde erstmal festgestellt, dass bis auf der Täter die 4 anderen Zeugen gar nicht gekommen sind. Dann ist es nur von der Polizei Zeugen gewesen. Dann hat die Richterin festgestellt, dass mein Sohn ja Nebenkläger ist und Recht hätte bei der Verhandlung dabei zu sein. Mhm. Aber sie möchte ihn doch bitten, mit den Zeugen vor der Tür zu warten. Mhm. Weil sie wollte, er konnte sich auch an nichts erinnern und das ist vielleicht auch ein Segen, ja. Achso, er konnte sich an den Vorfall nicht mehr. Nein, er kann sich bis heute nicht. Nee, das kann er bis heute nicht. Hat sich denn der Täter bei deinem Sohn entschuldigt? Überhaupt nicht. War der denn geständig vorher? Ja, deswegen hat er ja auch nur 100 Stunden gekriegt. Hat er nichts gesagt. Sein Anwalt hat zu Beginn der Verhandlung eine Erklärung vorgelesen, wo er das gesteht und hat das geschildert, wie das ist. Dann kamen noch irgendwie 1, 2 Nachfragen, wo er gesagt hat, ja, er hätte sich durch die Bierflasche irgendwie bedroht gefühlt, die mein Sohn in der Hand hatte und hätte deswegen wohl überreagiert. Und war der Täter zum ersten Mal straffällig geworden? Ja. Der war, also die haben gesagt, also zu dem Zeitpunkt und auch bis zum Zeitpunkt der Verhandlung war auch nicht. Der war 18 Jahre, 2 Monate alt, hat noch zu Hause gewohnt, ging zur Schule, Jugendstrafrecht und die Richterin hat immer gesagt, das muss ich ihm hoch anrechnen, mehr wie 100 Stunden kann ich ihm nicht geben. Ich finde, es ist bisweilen eine Schande, was in den Gerichten geurteilt wird und wie geurteilt wird. Ich meine, das hat ja keinen Einfluss drauf, ob jetzt jemand wieder gesund wird oder nicht oder sonst was, wie hoch die Strafe ist. Aber ich finde, dass Wenn man das so hört, ja, 100 Stunden, das sitzen die doch in den Zeit in den Ferien, ja. Also ich meine, Sommerferien. Und wenn man bedenkt, dass dein Sohn ein halbes Jahr gebraucht hat. Ja, er hat seinen Studienplatz verloren, er musste wieder neu anfangen. So. Er durfte kein Auto fahren die erste Zeit. Ganz abgesehen von den Schmerzen, von den körperlichen Beschwernissen, von der Angst der Angehörigen und so weiter und so weiter. Er hätte ja auch wirklich sterben können oder er hätte als Schwerstbehinderter da rauskommen können. Liebe Claudia, wir wollen froh sein, dass es deinem Sohn wieder gut geht. Und wir alle, glaube ich, nehmen mit Erschrecken wahr, dass diese Vorkommnisse sich häufen und dass sie immer brutaler werden. Ja, aber es schreckt ja nichts mehr ab, oder? Es schreckt nichts mehr ab, ja. Das ist das Problem. Die können ja im Prinzip drauf loshauen, wie sie wollen und es passiert ja nichts. Ich bin da ja auch ganz konservativ und bin auch für viel härtere Strafen und ich sage das ja, ich habe das ja schon einige Male hier erzählt, dass ich mit 95% aller Häftlinge oder Ex-Häftlingen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen selbst, dass die Strafen zu lasch sind. Das ist ja schon interessant, wenn der Häftling das selbst sagt. Ja, das muss man sich mal vorstellen, ne? Ja. Ich meine, man wünscht, der hat auch Familie und dass die Familie nicht möchte, dass der Junge da in den Knast muss oder sonst was, das kann ich auch alles nachvollziehen. Die wollen ja alle nur das Beste für ihn, aber das steht doch alles in keinem Verhältnis mehr. Nein, es muss eine Politik gefahren werden mit sehr harten Strafen und mit sehr guter Resozialisierung. Und was auch wichtig ist, das wird ja jetzt auch immer wieder gesagt, dass der Prozess schnell ist. Mhm. Der Prozess ist ein Jahr gewesen, nachdem der Täter bekannt war. Mhm. Ein Jahr später. Ja, was hat denn das noch für einen Bezug? Ja, aber ich finde auch sehr wichtig, dass man nicht nur fordert, die Leute einfach brutal wegzustecken, sondern die müssen auch danach wieder eine zweite Chance kriegen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Bin ich völlig deiner Meinung. Aber sie müssen erstmal spüren, dass sie was getan haben. Ja. Liebe Claudia, danke für deinen Anruf und du hast einen aktuellen Bezug gehabt zu dem traurigen Fall Tutsche. Nochmal gut, dass es deinem Sohn wieder sehr, sehr gut geht und schöne Grüße an ihn. Mach ich. Tschüss, Claudia. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Elisa, das ist aber eine Ehre. Jetzt kommt eine Anruferin mit dem stolzen Alter von 96. Und die Anruferin heißt Elisabeth. Guten Morgen, Elisabeth. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja. Und eine große Ehre für mich. Schön, danke schön. Ja, weswegen rufst du an, Elisabeth? Ich wollte nur sagen, dass man noch so alt sein kann, dass Gutheit und Höflichkeit manchmal schlecht ist. Dass Höflichkeit manchmal schlecht ist? Manchmal ungünstig ist, ja. Warum meinst du das? Ich kann eine kurze Erzählung geben. Gerne, ja. Ich hatte am 9.11. Geburtstag und hatte, als ich 95 wurde, über 30 Leute, jetzt aber nur 6. Und ich hatte Geld zu Hause, aber mir war das zu albern, für 6 Personen mit 500 Euro Schein zu zahlen. Also gehe ich freitags morgens zur Kasse und sage, geben Sie mir bitte 1.000 Euro, und zwar 300er, 450er. Und 500 in 20ern. Ja. Und der Kassierer, der mich kennt auch, der sagt, Mensch, konnten Sie nicht einen mitnehmen, dass Sie alleine jetzt morgen zum 9 Uhr mit 1000 Euro gehen? Mhm. Ja, ich sage, ich lebe doch allein, das kann ich nicht. Der sagte, dann tun Sie es wenigstens in die Innentasche. Ja. Ich wusste nicht mal, dass meine Jacke eine Innentasche hatte. Also ich bin furchtbar, pack das in die Innentasche. Und es müssen 2 wohl gewesen sein. Denn ich hatte so höchstens 1,5 Kilometer nur nach Hause. Also hatte ich jemanden beobachtet? Sofort nach Hause, mache aber so 500 Meter vor meinem Haus, in dem ich wohne, den Reißverschluss bereits auf, weil ich wusste, ich muss sofort zur Toilette, wenn ich ins Haus komme. Ja. Und ich bin an der Haustür und dann steht so in 5 Meter Entfernung ein Mann, hatte eine Straßenkarte. Und ich höflich, das kann ich Ihnen helfen. Dadurch war ich auch gar nicht argwöhnisch. Ja. Da kommt er zu mir und hält mir das so nah vors Gesicht und körperlich so nah, dass ich überhaupt, also dass es schon peinlich war. Ja, also unangenehm war. Sehr, sehr unangenehm. Ja. Und aber ich habe ich habe auch nicht reagiert auf die Art. Jetzt war ja meine Jacke bereits offen. Mhm. Und ich hätte ein zweiter an der Kasse gestanden hat, der mich gesehen hat. Ja, der hat dich beobachtet. Eine Dame sagte mir nachher, man hätte die Mann telefonieren sehen. So, dann hat der dir die Karte vor die Nase gehalten und dir dann das Geld vor's Gesicht. Und dir dann das Geld aus der Tasche gezogen? Das ganze Geld, das war in einem Umschlag. Ja. Die 1000 Euro waren weg, hat sich in meine Wohnung. Hast du das gemerkt, wie er das rausgezogen Nein, hat? Nein, überhaupt nicht. Also ein richtig geschickter Taschendieb. Und wie? Und dann ist er einfach weggegangen. Nein, das weiß ich ja nicht. Es kam eine Dame aus unserem Haus, aus der ersten Etage. Und dann sag ich, lassen Sie mich doch schon mal rein. Mhm. Die hat den Mann auch noch gesehen. Mhm. Und dann ist der wohl sofort auch weggegangen. Und wann hast du gemerkt, dass du bestohlen wurdest? Ja, als ich die Jacke auszog in der Wohnung. Und wolltest reinfassen und es war weg? Ja, der ganze Umschlag, der war aus der Innentasche raus. Mhm. Es ist unfassbar gemein, wenn diese Verbrecher sich an alte Leute rankürzen. Ich weiß inzwischen, dass so Taschenspieler so im Kabarett oder irgendwo, die klauen den Männern die Krawatte, die merken das nicht. Ja, klar. Nehmen ihnen die Uhr vom Arm, das merken sie auch nicht. Und ich habe auch nichts gemerkt. So, Elisabeth. Es war mir ganz schlimm, widerlich, dass er so da war. Ja, ganz, ganz abscheulich ist das. Jetzt, du bist 96 Jahre alt. Du musst dir natürlich auch dein Geld abholen, was du so brauchst. Wie wirst du das demnächst machen? Ja, meine Sachbearbeiterin, die hat gesagt, gehen Sie hier zum Schalter, kommen Sie in mein Büro. Mhm. Ich gehe und hole das Geld für Sie und dann gebe ich Ihnen das in meinem Büro und dann gehen Sie nach Hause. Ja, das ist ja nett, wenn du so eine nette Sachbearbeiterin hast. Ja, natürlich, wenn man so lange da Kunde ist. Ja. Und wenn die einem ohnehin keinen Pfennig Zinsen mehr geben für das gesparte Geld. Ja, das ist ein... Ich habe Ihnen gesagt, man kann da, wenn man unterwegs ist, in der Stadt auch nicht viel machen. Also ich muss sehr oft zur Toilette... Ich sag, da sie keine Zinsen zahlen, benutze ich wenigstens die Toilette. Ja. Elisabeth, aber in all der Misere, die da passiert ist, wollen wir froh sein, dass du nicht noch einen vom Kopf bekommen hast? Das bin ich auch. Ich bin nämlich zwei Monate vorher mit einer Dame aus meinem Haus, die 11 Jahre jünger ist als ich, aus dem Theater gekommen. Und wir wohnen 200 Meter vom Theater weg. Mhm. Und sie ist 11 Jahre jünger als ich. Aber sie ging schlecht und ich gehe schon mit Rollator schon 6 Jahre. Mhm. Dann sind wir sehr langsam nach Hause gegangen, war am Viertel vor 11 vielleicht. Ja. Und wir kommen auch wieder bis zum Haus. Und weil sie sehr schlecht zurecht war, hat sie sich an die Hauswand gelehnt. Mhm. Und ich bin auch dabei, den Schlüssel ins Schloss zu tun und aufzuschließen. Mhm. Und dann, ich hatte niemanden gesehen. Dann dachte sie, wer war das? Der war in die Tasche vom Arm gerissen und sie saß auf dem Fußboden. Ja, siehst du. Und dann sehe ich jemanden laufen, habe aber noch gar nicht reagiert und will den noch bitten, zurückzukommen, mir zu helfen, die aufzuheben. Ja. War sie verletzt, deine Freundin? Nein, zum Glück nicht. Auch zum Glück nicht. Also sie saß nur auf dem Hosenboden, denn sie hatte wahrscheinlich ein paar Blutergüsse. Ja, aber es ist gut gegangen. Und dann haben wir sofort die Polizei kommen lassen. Ja. Dann haben die noch versucht, in der Umgebung vielleicht die Tasche zu finden, aber war natürlich nicht. Elisabeth, ich bin froh, dass dir körperlich nichts passiert ist. Ja, ich und, auch. Und pass auf dich auf, mach das genauso, wie die Mitarbeiterin es dir angeboten hat. Und, ja, das mache ich mit Sicherheit. Oder es geht ja, aber so mit mir. Mir hat doch eine Bekannte gesagt, rufen Sie mich an. Ich gehe sofort mit Ihnen das Geld holen. Also, das ist getan. Aber der Erfolg ist, dass ich am nächsten Tag, sonntags, morgens in die Kirche gehen wollte. Dann kam ein Mann, zwei Männer, hatten einen Zettel in der Hand. Die waren vielleicht ganz harmlos und suchten eine Nummer. Ich habe mich nicht mehr ansprechen lassen. Ja, klar. Das ist der Erfolg einer solchen Tat, dass man später sich von keinem mehr ansprechen lässt. Ja, genau. Das ist das Traurige. Liebe Elisabeth, ich drücke die Daumen, dass nie wieder sowas passiert. Bleib fit und gesund. Und ich wollte dir nur noch sagen, ich habe schon sehr oft versucht, bei dir anzurufen. Jetzt hat's geklappt. Ich bin nie bis zu dir durchgekommen. Aber jetzt hat's geklappt und ich freue mich sehr. Liebe Elisabeth, alles Gute von Herzen, auf dass dir nie wieder sowas passiert und mach's einfach gut. Schöne Weihnachten. Ich bin froh, dass so etwas passiert ist. Wenn er mich geschubst hätte, die in den Oberschenkel hat. Ja, ja, das ist ganz schlimm. Dann bin ich keine 100, die ich so vielleicht werden kann. Ja, ja, das stimmt. Liebe Elisabeth, alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Die Elisabeth, 96. Das ist toll. Ich glaube, das war jetzt die älteste Anruferin, die wir je hatten. Da hatten wir schon mal eine 96-Jährige. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich komme mit den 90ern etwas durcheinander. Benjamin, der ist ja 35, ein junger Spund gegen Elisabeth. Ja. Hallo Benjamin, und was geht's bei dir? Hallo. Leider nicht so schön. Es geht um meinen Lebensgefährten. Mhm. Der ist Ende Oktober zu mir nach Deutschland gezogen, aus Bangkok. Ja. Und dafür haben wir, das ist ein Heiratsvisum, dafür haben wir auch lange gekämpft für. Ein Heiratsvisum? Also, ja. Du willst ihn hier in Deutschland heiraten? Genau. Ja. Eintragung der Lebenspartnerschaft, damit er dann auch einen längeren Aufenthaltstitel bekommt und wir uns halt zusammen ein Leben aufbauen können. Ist aber jetzt nichts Scheinehe und Trickserei und so? Nein. Das ist echte Liebe. Ja. Wie lange kennst du ihn denn schon in Thailand? Ich bin im September 2013 das erste Mal in Thailand gewesen und habe ihn gleich am zweiten Tag kennengelernt. Und es war wirklich so, auch Liebe auf den ersten Blick und so. Mhm. Und wie oft hast du ihn dann in diesem Jahr, also in das Jahr, das ihr euch kennt, gesehen? Mhm. Ich war insgesamt dreimal drüben. Ah ja. Mhm. Und der Rest war halt Fernbeziehung, aber auch sehr intensiv, sage ich mal, wie man halt eine Fernbeziehung intensiv führen kann. Mhm. Was macht er beruflich da? Als er zuletzt da war, hat er halt für den Deutsch-Grundkurs gelernt, den man braucht, um das Visum zu bekommen. Mhm. Das heißt, ich habe ihn dann finanziell unterstützt, aber davor hat er halt, ja, ich sag mal, Gelegenheitsjobs gehabt, weil er aus einer sehr armen Familie kommt und jetzt auch keine klassische Schulausbildung bekommen hat oder Berufsausbildung. Ich will jetzt nicht miesepeterisch dazwischenfunken, aber dann nochmal die Frage. Es klingt schon so ein bisschen so, als würde jemand versuchen, dadurch dann nach Deutschland zu kommen, durch so eine Ehe. Aber das ist bei euch nicht so. Ich sag mal, jein. Es ist auf jeden Fall echtes Gefühl von beiden Seiten. Mhm. Aber es kann sein, dass er, das ist jetzt aber wirklich Spekulation von mir, durchaus einen Hintergedanken hatte, den er mir nicht erzählt hatte, nach Deutschland zu kommen. So, jetzt erzähl mal weiter. Wie ist der Stand der Dinge? Naja, es ist klar, wenn man aus einem subtropischen Land wie Thailand kommt, nach Deutschland, das kalte Deutschland, dass man sich dann schnell was einfängt. Mhm. Damit hat man gerechnet, sage ich mal. Mhm. Dass es dann gleich eine Lungenentzündung wurde, hat man jetzt nicht gedacht. Mhm. Und der aktuelle Stand ist, dass er seit 7 Tagen im Koma liegt. Ach du lieber Gott. Ja. Aufgrund der Lungenentzündung? Aufgrund der Lungenentzündung und aufgrund des stark angegriffenen Immunsystems. Denn er ist HIV-positiv. Wusstest du das vorher? Das wusste ich nicht vorher, das habe ich letzten Sonntag erfahren im Krankenhaus. War das nicht ein Schock für dich? Natürlich, das waren 2 Schocks auf einmal. Einmal halt, er ist im Koma, im künstlichen Koma. Die Ärzte haben ihn dann ins Koma versetzt, weil die Atmung so schlecht ist. Und zum anderen halt, übrigens, unsere Tests haben ergeben, er ist HIV-positiv. Habt ihr über HIV gesprochen? Ja, schon, aber ich hatte einen Test, muss ich dazu sagen, einen negativen Test, kurz vor der Ankunft, also sprich vor einem Monat. Bei dir? Bei mir. Hattet ihr denn ungeschützten Geschlechtsverkehr? Ja, ja. In Thailand? In Thailand, aber auch seitdem er hier ist. Mhm. Also 2 oder 3 Situationen gab es schon, wo so ungeschützt. Da platzt mir schon wieder der Kragen, wenn ich das höre. Gut, dein Freund ist jetzt krank und unsere guten Wünsche sind bei ihm, dass er wieder gesund wird. Aber was ist denn das für eine miese Art, dass er dir das nicht sagt? Vielleicht ist er tatsächlich auch Ihnen nicht bekannt gewesen. Ach so, die Möglichkeit räumst du auch noch ein. Die räume ich Ihnen ein, aber das ist das, was ich vorhin sagte. Es ist aber trotzdem, wenn ich dazwischen gehe, auch wenn es ihm nicht bekannt war, dann war ihm auch nicht bekannt, dass er negativ ist. Das heißt, er hat sich auf ungeschützten Geschlechtsverkehr mit dir eingelassen, ohne zu wissen. Auch, ne? Und du auch, natürlich, du auch. Ja, ja. Du auch. Ohne zu wissen, was los ist. Ja, es ist aber auch so, dass im Laufe des Jahres hat er ja auch in Bangkok einen Test gemacht, zumindest hat er mir das erzählt. Der war negativ. Gut, ich war jetzt nicht dabei. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt ging ich auch davon aus, dass wir beide negativ sind. So habe ich es ja dann auch bei der Einlieferung ins Krankenhaus gesagt. Und Also das Misstrauen ist jetzt gesät, das ist da. Ja, gut, das ist da. Aber ich räume ihm, wie gesagt, auch die Wahrscheinlichkeit ein, dass er es selber nicht wusste. Mhm. Es ist auf jeden Fall so, dass das Immunsystem schon so stark geschwächt war, dass es länger haben muss, als wir uns kennen, sage ich mal. Genau, ja, das kann man ja medizinisch schon. Da sind sich die Ärzte auch. Ja, Moment, aber dann kann, ich meine, er hat im Sommer einen Test gemacht und er war negativ. Wenn das stimmt. Also, das ist jetzt alles Spekulation. Ich kann ihn ja jetzt auch gerade nicht fragen. Also die Ärzte meinen, aufgrund des Status muss er das schon länger, viel länger haben. Ja. Das heißt, er hat dich im Sommer belogen. Wenn er es selber noch nicht wusste, immer unter der Voraussetzung. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Nee. Er hatte einen Test gemacht und er hat zu dir gesagt, ich bin negativ. Ja. Und die Ärzte sagen, dass er schon viel, viel länger positiv sein muss. Anders ist der schlechte Zustand nicht zu erklären. So, dann ist doch ganz klar, dass er dich belogen hat. Naja gut, ich sag immer, ich bin die Tests in Thailand vielleicht nicht so gleich wie in Deutschland oder vielleicht hat er ja wirklich das gewusst und einfach nur auch Angst gehabt natürlich in die Beziehung. Und du versuchst ihn zu entschuldigen. Ja, schon. Ich finde, das ist nicht entschuldbar. Da verstehe ich keinen Spaß, wirklich. Da geht es um Leben und Tod, um Gesundheit, um alles, um Vertrauen. Es ist alles richtig, was du sagst. Okay, aber jetzt geht es mal darum, dass er wieder auf die Beine kommt. Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn die Aussage der Ärzte? Welche Chance, wie groß sind die Chancen? Ja, also Ärzte mögen diese Frage. Ja, ich weiß. Nicht, ne? Aber wenn man dreimal fragt, sagen sie ja, dann irgendwas. Ja, ist klar. Der Plan ist jetzt, dass heute Nacht geschaut wird, wie die Atmung wird, ob die sich stabilisiert. Mhm. Dafür wird er auch auf den Bauch gelegt und so. Und dann wird erneut heute, also Freitag, versucht, ihn aus dem Koma rauszuholen, weil er kann ja nicht ewig, das ist ja kein Dauerzustand. Mhm. Also 5 Jahre seiner Lebenserwartung hat das ihn auf jeden Fall schon mal gekostet. Bitte? Egal wie es ausgeht. 5 Jahre seines Lebens? Deiner Lebenserwartung kostet ihn so ein Koma auf jeden Fall. Ist das so? Ja. Ach, das wusste ich nicht. Mhm. Das sagen einem die Ärzte dann auch, wenn man danach fragt. Ne? Mhm. Und dann, wenn er die Lungenentzündung übersteht, dann muss man halt weitersehen. Ich meine, ich selbst habe jetzt gestern einen Test gemacht und da war halt nächste Woche das Ergebnis. Ich meine, ich kenne meine Karten, weil ich mich auch in dem Bereich generell gut auskenne. Mhm. Wenn man das ganz früh weiß und mit den heutigen modernen Medikationen, Wollen wir es dennoch nicht kleinreden? Nee, das will ich auch gar nicht. Du kannst gezielt dann agieren, das ist mir schon klar. Aber es bleibt nach wie vor eine bedrohliche und schreckliche Erkrankung. Ja, aber es hängt ja trotzdem mein Herz noch an ihm. Natürlich. Total. Und er ist auch jetzt in der Situation, ich meine, er ist ja praktisch hier Besucher. Er ist ja, ich habe keinen offiziellen Status zu ihm. Mhm. Ich bin auch nur Besucher, wenn ich ihn im Krankenhaus besuche. Mhm. Die Heirat hat also noch nicht stattgefunden? Nein, die war für Ende Januar geplant. Mhm. Wie alt ist er eigentlich? Wie ich, 35. Bitte? Wie ich, 35. 35, okay. Mhm. Ja. Und wenn es jetzt schlecht ausgeht, sage ich mal, weil das hängt ja wirklich an seinen Faden alles. Also es kann gut und es kann schlecht ausgehen. Ja. Und wenn es schlecht ausgeht, dann muss ich ein Leben abwickeln, sage ich mal, wo ich überhaupt gar nicht weiß, wie ich das machen soll. Mhm. Weil seine einzige Bezugsperson außer mir ist seine Mutter, die ist Analphabetin, spricht kein Wort Englisch, wohnt in einem armen Dorf im Nordosten Thailands. Mhm. Und ich habe schon mit der Botschaft gesprochen, die könnten da zur Not anrufen, aber, aber was macht man sonst noch? Ich habe mit der thailändischen buddhistischen Gemeinde Kontakt aufgenommen und ich meine, das sind ja schon mal zwei gute Ansprechpartner, die Botschaft ja, und die Gemeinde. Ja, das ist das Gute, wenn man in Berlin wohnt, hat man genug Ansprechpartner. Das ist da ja. Ich meine, mehr kannst du ja eigentlich gar nicht machen, jetzt als Vorinformation. Wir wollen ja hoffen, dass er überlebt. Ja, ja. Wenn dann der schlimme Fall eintreten sollte, bist du mit den beiden Adressen wahrscheinlich schon mal sehr... Das denke ich auch, aber das wäre natürlich, weil das wirklich meine große Liebe. Mhm. Und wenn es gut ausgeht, was ich natürlich sehr hoffe, dann stehen schwierige Gespräche an, sage ich mal so. Mhm, das glaube ich. Weil, aber ich merke, dass die Liebe so stark ist, dass du bereit bist, auch wenn es... Ich würde ihnen das verzeihen. Mhm, auf jeden Fall. Mhm, mhm. Auch gerade, weil ich weiß, ich will es wirklich nicht harmlos reden oder so. Mhm. Ich weiß selbst, das ist auch ein großes Problem, ja gerade der Träger, die dagegen kämpfen, dass die Kampagnen... das ist so schwierig, weil die jungen Leute heutzutage denken, ja, eine Pille pro Tag muss man noch nehmen. Genau, das genau. ist ja das große Problem an der Sache. Ja, das meinst aber es ist ja wirklich so, dass gerade wenn man es so früh wie möglich weiß, dass man exzellente Karten hat. Wie kommuniziert ihr miteinander auf Englisch? Ja. Ja, das kann er. Ja. Mhm. Mensch, Benjamin, dann, also ich drücke jetzt erstmal natürlich die Daumen, dass dein Freund gesund wieder wird und dass er richtig auf die Beine kommt. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr dieses Problem dann für euch löst und dass ihr ein gutes Leben führen könnt miteinander. Ja, das. Und über den schlimmen Fall lasst uns noch gar nicht so nachdenken. Das ist irgendwie, glaube ich, kein gutes Omen, wenn man zu sehr jetzt über den Worst Case nachdenkt. Ja. Ja, du hast es im Kopf, klar hätte ich auch, aber irgendwie. Man hat es 24 Stunden im Kopf. Ja, aber hat mehr die Hoffnung im Kopf, dass er es schafft. Das natürlich auch. Ich denke auch positiv, so ist es nicht. Ich möchte gar nicht, ich habe gerade so gedacht, aber ich habe die Frage zurückgehalten. Ich will gar nicht mit dir darüber sprechen, was dann wäre, ob er zurückgeführt würde oder so. Nee, lass uns nicht darüber reden. Naja, wenn es soweit ist, dann ist man auch nicht gerade in bester Verfassung, darüber klar nachzudenken. Und außer mir, wie gesagt, gibt es da keinen. Also mit den beiden Ansprechpartnern bist du ja, wie gesagt, schon mal gut bedient. Und hast du denn einen Freundeskreis, der dir dann so ein bisschen zur Seite stehen könnte? Nee, den habe ich ehrlich gesagt aufgegeben in der Fernbeziehung. Ach so. Das ging nicht anders sonst. Weil die war doch sehr... Benjamin, lass uns doch mal was vereinbaren. Ja. Melde dich doch netterweise nochmal bei uns. Also wir sind jetzt diese und nächste Woche noch da und dann sind wir in der Weihnachtspause und ab 5. Januar wieder hier. Ja. Egal wie es ausgegangen ist, schreib uns eine Mail und wir sprechen nochmal miteinander. Das werde ich machen. Ja, möchte ich sehr gerne. Ja. Also ich drücke die Daumen und alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Benjamin. Ja. Ciao. 1.41 Uhr haben wir. Brigitte ist hier und Brigitte ist 66. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen. Guten Morgen, Brigitte. Um was geht's bei dir? Ach, Domi, ja, ich bin völlig verzweifelt. Was ist denn los? Mein Mann ist am 5.8. verstorben. In diesem Jahr? In diesem Jahr, ja. Knapp 4 Monate. Ist er plötzlich verstorben? Nein, was heißt plötzlich? Ja, es ist immer zu früh, wenn man es so nimmt. Das schon. Hat er eine schwere Krankheit? Als ich ihn kennenlernte, hatte er eine schwere Herz-OP mit 4 Bypässen. Mhm. Und letztes Jahr, wir waren knapp 10 Jahre zusammen, davon 7 Jahre verheiratet. Mhm. Und letztes Jahr letztes Jahr habe ich am 3. Juli Geburtstag gehabt und am 4. kriegten wir die Nachricht, dass er ein Nierenkarzinom hatte. Mhm. Und er hatte auch 4 Aneurysmen. Mhm. Und ja, er war gerade 71 und... Also viele, viele schwere Erkrankungen kamen dazu. Ich habe ein Jahr ich bin selber Krankenschwester gewesen, aber wenn das der eigene Mann ist, ist es immer anders. Natürlich. Und ich habe ihm versprochen, dass er zu Hause bleiben darf. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Das heißt, er ist dann auch zu Hause gestorben? Ja, ich habe ihn dann der Hospiz und die vom... Die Palliativmedizin. Ja, genau. Mhm. Die standen mir ein bisschen zur Seite, aber... Die haben ihn ambulant betreut. Naja, die sind nur gekommen, 5 Minuten, und haben ihm dann eine Spritze gegeben. Mhm. Nachts habe ich ihm die Spritze gegeben. Mhm. Der Arzt hatte sehr viel Vertrauen zu mir und er wusste, dass ich auf der Intensivstation gearbeitet hatte. Oh ja, eine Fachfrau. Und in Kiel damals. Mhm. Und... Dann warst du alleine mit ihm, als er gestorben ist. Ja. Der Pastor ist dann gekommen und mein Mann ist ein Kölner gewesen, ich eine Kielerin. Mhm. Und da kannst du dir ja vorstellen, also, dass ich mit seiner Art so manchmal nicht so sprechen kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber... Aber man hat sich dann doch gefunden, irgendwie. Ja, aber ich bin todtraurig, weil ich wohne jetzt in Bad Pyrmont und seit 14 Jahren und er ist dann hierher gekommen. Und das eine Jahr, sag ich jetzt mal, ein Jahr und ein Monat, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Also das letzte Jahr meinst du jetzt? Ja. Weil das so schwer war durch die Erkrankung? Ja, ich habe ihn ja geduscht, ich habe ja alles gemacht. Das heißt, es war auch körperlich. Ich konnte ja von niemandem anfassen. Zuletzt durfte auch die Schwester nicht mehr ihn spritzen. Das musste alles nur ich noch machen. Wenn das er guckte so mich immer mit glasigen Augen an. Und er hat immer gedacht, er würde nicht sterben. Und habt ihr denn darüber gesprochen? Habt ihr über den Tod euch unterhalten? Nein, das haben wir eigentlich nicht. Das hat er ausgeklammert. Er das hat heißt, immer gesagt, Schatzi, er ist am 5.8., das war auf dem Dienstag, ist er verstorben. Und am Freitag davor haben wir noch beide abends auf dem Balkon gesessen. Und da hat er zu mir gesagt, Schatzi, ich habe dich gut versorgt, aber ich habe jetzt Schwierigkeiten mit der Witwenrente, ich habe Schwierigkeiten mit dem Erbschein. Er hat auch noch 4 Kinder aus der ersten Ehe. Aber er hat zu dir gesagt, ich habe dich gut versorgt und damit wollte er sagen, ich kann gehen. Man hat nie über Geld gesprochen. Aber damit war ihm klar, dass er vielleicht bald gehen muss. Ich denke ja. Ja. Glaubst du denn, oder das ist immer sehr schwer zu sagen, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Aber du hast gerade geschildert, dass es eine schlimme Leidenszeit war. Es war furchtbar. Denkst du, dass es bei aller Traurigkeit auch eine Erlösung war, dass er gegangen ist? Wenn ich da so drüber nachdenke, war es für ihn wohl gut, aber er hat da nicht dran geglaubt. Er hat gesagt noch zu mir, Schatzi, wir haben bald Weihnachten. Dann fing er mit Ostern an. Und ich als Krankenschwester wusste ja auch, was mit ihm los war. Also ich habe ja auch mit den Ärzten Kontakt gehabt und so weiter. Er wollte es einfach nicht wahrhaben. Ja, jetzt sind ein paar Monate vergangen. Es ist jetzt knapp 4 Monate. Wie geht es dir? Wie gehst du damit um? Ja, ich habe niemanden. Und ich meine, gut, ich habe einen Sohn, aber der wohnt in Kiel. Und er hat mir damals, als mein Mann verstorben war, ist er auch sofort gekommen mit der Schwiegertochter. Aber Kiel ist weit weg. Ja, eben. Kiel ist weit von Kilometer. Du sagst, du wohnst in Bad Pyrmont, 400 Kilometer. Ja, und ich bin hier Mutterseelen alleine und gut, der Pastor kommt ab und zu, aber ansonsten bist du ganz alleine. Ganz mit deiner alleine. Trauer. Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus. Abends nehme ich mir dann vor, ich unternehme, mache das oder das mal, aber wenn es denn soweit ist, nein. Brigitte, würdest du, wenn die Möglichkeit bestünde, in eine Trauergruppe gehen? Ja, das hat die vom Hospiz, die Frau jetzt, auch schon veranlasst, mir eine Dame jetzt, die kommt am Dienstag, mir zur Seite zu stehen. Wir wollen es mal versuchen, weil ich packe es nicht alleine mehr. Das ist schon mal ein guter Einstieg und ein guter Anfang. Ich glaube, darüber hinaus wäre vielleicht auch eine Gruppe nicht schlecht, wo du mit anderen zugleich zusammenkommst. Nein, dafür bin ich nicht. Okay, dafür bist du nicht. Okay, dann du magst lieber das Einzelgespräch. Ja. Ja, gut, dann ist das schon mal ein Anfang. Das finde ich sehr richtig. Darüber hinaus, glaube ich, wäre auch noch zumindest für eine Weile, eine therapeutische Betreuung für dich sehr gut. Was wäre gut? Eine therapeutische Betreuung. Ja, aber der Arzt hat zu mir gesagt, das dauert mindestens 1 bis 2 Jahre, hier ein Therapeut für mich frei wäre. Ja, das nützt mir doch alles nicht. Ja, ich weiß, in der Regel dauert das lange, aber das ist ja nun Akutfall bei dir. Elisabeth, ich mache den Vorschlag, dass wir uns jetzt im Hintergrund mal für dich etwas schlau machen, was wir dir anbieten Entschuldige, können. Entschuldige bitte. Das macht gar nichts. Und wir melden uns bei dir gleich wieder und ich hoffe, dass wir dir was anbieten können, wohin du dich jetzt schnell noch diese oder nächste Woche wenden kannst, okay? Das wäre lieb von euch. Das machen wir sehr gerne. Ich danke euch von Herzen. Und dann wollte ich noch sagen, mein Mann hat zu Lebzeiten, jeden Abend hat er dich geguckt. Er wollte immer die Sendung gucken. Das ehrt mich, das freut mich sehr im Nachhinein. Ja, die ganzen Jahre hat er immer geguckt, immer. Liebe Brigitte, ich wünsche dir von Herzen viel Kraft. Ja. Und jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Ich danke dir. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. Und jetzt ist hier Norbert, der ist 56. Guten Morgen, Norbert. So, der Norbert möge bitte den Ton abdrehen. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Norbert, bitte Ton abdrehen. Hab ich. So, sehr gut. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Ja, also ich bin 50% schwerbehindert aus psychischen Gründen. Und ich bin Transvestit und habe viele Probleme in den 90er Jahren gehabt. Ich war da in den 90er Jahren dreimal in der Psychiatrie. Und ja, das wollte ich jetzt erstmal sagen. Ja, darf ich kurz vorab fragen, bist du Transvestit oder transsexuell? Ich bin Transvestit, transsexuell. Okay, das erklären wir vielleicht nochmal. Transvestiten sind Menschen, die Spaß an der Verkleidung haben, sich als Frau anzuziehen. Und also ich nenne das nicht Verkleidung, ich nenne das, ich kleide mich als okay. Frau. Okay, ich meine es nicht böse. Und der Transsexuelle hat das Gefühl, in einem falschen Körper zu sein und sehnt sich nach dem anderen Körper, um es jetzt mal salopp und schnell zu erklären. Ja, ich habe auch das Gefühl, in einem falschen Körper zu sein. Aber ich habe nie irgendwelche Gedanken gehabt, mich irgendwie umwandeln zu lassen. Ja, wie lebst du denn dein Transvestitensein aus? Ja, ich bin seit Ende der 80er Jahre, seit 1988 bin ich Transvestit, habe das zu Hause erstmal gemacht und dann bin ich dann Anfang der 90er Jahre in eine andere Stadt gezogen und seit 2003 habe ich das dann auch öffentlich gemacht. Das heißt, du brezelst dich als Frau auf und gehst schön aus? Ja, ja. Hast du aber heute nicht mehr. Also das war von 2003 bis 2009 der Fall. Warum gehst du heute nicht mehr als Frau raus? Weil ich bin etwas dicker geworden, meine Miniröcke passen mir nicht mehr, ich bin älter im Gesicht geworden. Das sieht nicht mehr so aus, meinst du? Bitte? Das sieht dann nicht mehr so gut aus, meinst du? Ja. Ja. Ziehst du denn zu Hause noch den Minirock an? Ja. Ja, das, jetzt ja, gerade... Ja, passt man ja nicht mehr, also nur noch Damenunterbekleidung. Telefonieren wir gerade in Damenunterbekleidung miteinander? Ja. Ja, also ich hab's mir doch gedacht. Hast du eine Beziehung? Bist du in einer Ehe oder in einer Freundschaft? Nein. Bist du schwul oder hetero? Ich bin bi. Bi, ja. So, jetzt geht's dir aber nicht so gut im Moment, wie du mir gerade gesagt hast. Ja, ich habe am Montag ging's mir ganz schlecht und das hat halt so Schwankungen in meinem Leben. Ich bin auch seit 1997 bin ich auch bei einem Facharzt für Psychiatrie. Der weiß auch alles Mögliche von mir und da bin ich auch ständig in Behandlung. Ich habe jetzt auch wieder den nächsten Termin bei ihm und Das heißt, du leidest an Depressionen? Ja. Ja, ja, ich bin auch schon länger arbeitslos. Und ich hab halt den Beruf Dreher erlernt. Das war aber nicht mein Fall. Dann habe ich damals den zweiten Bildungsweg gemacht, Abitur gemacht, in Gestaltung und Grafikdesign studiert, aber das Studium aus finanziellen Gründen nicht beenden können. Und dann bin ich aber im grafischen Bereich geblieben, habe als Druckvermehrsteller, als Siebdruckvorbereiter und nachher als Grafiker gearbeitet. Weißt du, Norbert, ich habe im Moment immer so das Bild vor Augen, wenn du in Frauenkleidung vor ein paar Jahren, als das noch ging, und du hast so eine extrem männliche Stimme. Hat man dir das Frausein abgenommen? Ja, also es war so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass halt Frauen da sehr viel besser mit umgehen konnten als Männer. Ja. Viele Frauen sind auch auf mich zugegangen, haben mich angesprochen. Und die wussten, dass du eigentlich ein Mann warst. Ja. Ja. Das fanden die irgendwie sexy vielleicht, dass diese ja, Mischung? Mag sein, ich weiß es nicht. Warst du denn auch mal in deinem Leben, du sagst, du warst bisexuell oder bist bisexuell, warst du auch mal eine Weile mit einer Frau richtig zusammen? Ja. Und hast während dieser Zeit auch deinen Verkleidungsspaß ausgelebt? Nein, das war damals noch nicht so. Ach, das war damals schon nicht. Sehr, sehr lange her. Ah ja, okay. Und Jetzt hast du dich heute bei mir gemeldet. Was ist genau der Grund gewesen? Der Grund ist, dass ich Leuten, die damit Probleme haben, dass ich das mal im Fernsehen auch mal sagen will, die da draußen vor den Fernsehern hängen, und dass ich auch mal sagen will, dass dass sie da durchgehen müssen und dass sie sich selbst so annehmen müssen, wie sie sind. Also meinst Menschen, die auch Transvestiten sind oder transsexuell, dass die ihren Weg gehen sollen? Ja. War das denn bei dir früher ein Kampf, bis du das für dich akzeptiert hast? Ja. Ja, weil, also es war 1993 war es so, dass ich ja meinen Selbstmordversuch hatte. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank quer geschnitten und nicht längst. Mhm. Und wenn ich noch etwas weiter geschnitten hätte, hätte ich mir noch sogar die Nervenbahn von meiner Hand durchtrennt. Und es war eine schwere Zeit, das so für sich zu verarbeiten und anzunehmen. Ich war auch damals in einer Frau verliebt, unter mir in einer Kneipe, also unter meiner Wohnung in der Kneipe und so, und sie war Mitinhaberin da von der Kneipe, und meine Mutter war gerade gestorben, ich hatte in der Firma Probleme, Es kam ganz viel zusammen. Da kam ganz viel zusammen, ja. Sag mal, Norbert, versuch doch mal, mir etwas zu erklären. Also ich habe diesbezüglich überhaupt keine Ambitionen. Also mich macht es null an, Frauenkleider anzuziehen. Selbst im Karneval habe ich da keinen Bock drauf. Ja. Versuch mir mal zu erklären, was das für dich bedeutet und was schön daran ist, dass du Frauenkleider trägst. Ja, ich finde das einfach schön. Ja. Ja. Ich finde das klasse, und ich sehe mich gerne als Frau. Ich habe auch damals noch Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er, Anfang der 90er, habe ich auch noch gekifft. Mhm. Ja, und da war es noch so noch viel schöner. Ja. Und aber ich habe das seit 95 sein gelassen. Ja, und ich mag das als ich habe ja eben gesagt, ich wäre gerne eine Frau geworden. Mhm. Ja. Und ich mag das halt, mich im Spiegel mit einer Perücke und geschminkt und in Damenwäsche zu sehen. Mhm. Ja. Wenn du Damenwäsche anhast, auch Damenunterwäsche anhast, ist das immer verbunden auch mit so einer leichten sexuellen Variante? Ja, ja, das macht mich an. Das macht dich an, ja. Ja. Hast du dich auch mal in deinem Leben in einen Menschen verliebt als Mann, als Norbert der Mann? Unverkleidet, also entschuldige das Wort verkleidet, also in Männerkleidung, so muss ich sagen. In einen Menschen verliebt. Ja, gab es mal so eine Beziehung auch von Mann zu Mann, wo du einfach nur Norbert dann warst? Also von Mann zu Mann? Mhm. Nein, eigentlich nicht. Ich hatte durch einschlägige Magazine hatte schon einige Kontakte zu Transvestiten und auch Männern. Und aber ich war immer als Frau gekleidet, So, jetzt leidest du an Depressionen und gehst gar nicht mehr so raus, weil du dir nicht mehr so gefällst. Aber sollte man nicht auch, wenn man nicht mehr so schön ist und dem gängigen Schönheitsideal entspricht, nicht auch zu sich stehen und dann auch weiter als Frau rausgehen? Nö, meine ich nicht. Magst du nicht? Nein, weil ich habe jetzt ein Alter erreicht, mein Gesicht wird ja auch älter. Mhm. Man hat ja immer erkannt, dass ich keine richtige Frau bin, obwohl ich das ziemlich gut gemacht habe. Also viele Leute haben mir erzählt, sowohl Männer als Frauen damals noch in den Nullerjahren, sag ich mal, und dass ich fast aussehe wie eine richtige Frau. Und so, ich habe auch, viele Frauen haben mir auch gesagt, dass ich sehr schöne Beine habe. Norbert, bestrumpft. Ich höre dir sehr gerne zu. Wir müssen Schluss machen, die Sendung ist gleich rum. Ich freue mich, dass wir beide haben miteinander reden können. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich dir auch. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit